Deutschland 1929. Auch die pommersche Kleinstadt Altholm wird gebeutelt von der Wirtschaftskrise. Das Bauernland vor ihren Toren wehrt sich gegen den Staat mit seinen Steuern und seinen Pfändungen. Und der Widerstand der Bauern gegen eine kürzlich angeordnete Pfändung fordert die Staatsmacht heraus. Wichtige Beweismittel sollen Fotos sein, die ein Mann von der Altholmer Zeitung die Chronik angeblich geknipst habe. Dieser Mann heißt Tredub, ein armer Kerl mit Frau und zwei Kindern. Im kleinen Zirkus Monte dreht Abdullah das Kamel die letzte Runde seines vierten Abendauftritts. Nachher werden noch ein paar Männer der etwa 20 Besucher die trockene, stinkige Zirkusluft in einer der Kneipen Altholms runterspülen. Auch Stuff, der Lokalredakteur der Chronik, wird im Tucher vor seinem Hellen und seinem Klaren sitzen. Stuff war im Kino. Dann ist der Maschinensetzer Wenk gekommen und die beiden Chronikleute verlöten die erste Runde in kollegialer Eintracht. Was gab's denn im Kino? Rote Schinken, was ausgezogen ist. Und solchen Mist muss ich morgen loben, bloß weil die Affen inserieren. Was ausgezogen ist? Das ist doch was für dich, Stuff. Das ist immer dasselbe, keine Überraschung mehr. Diese moderne Frauenkleidung, diese blöden Schlüpfer da. Ah, früher. Die weiten, weißen, offenen Hosen. Der Tredub hat sich heute über dich beklagt. Du lässt dir nichts verdienen. Mit dem rede ich nicht mehr. Wegen der Ochsen? Wegen der Ochsen. Glaubt er, ich bringe seinen Artikel über die Ochsenpfändung, bloß weil er damit seine 5 Pfennige die Zeile kriegt? Tredub hat Geld aber sehr nötig. Haben wir alle. Ich will mal was sagen, Wenk. Alle Leute, die zu wenig Geld haben, die taugen nichts. Vielleicht schiebt der Kohldampf mit seiner Familie. Soll ich deswegen alle vor den Kopf stoßen? Bringe ich was für die Bauern, dann gute Nacht. Annoncen teilen, Finanzamt, Polizei, Regierung mit ihren Bekanntmachungen, Feierabend. Und gegen die Bauern? Nee, ein bisschen Sympathie hat man doch noch. Ja, der Trader, der kapiert das nicht, aber das ist sein Pech. Was guckst du denn dauernd darüber, zu der Skatrunde? Warte, das ist der rechts dort, das ist der mal pinkeln geht. Wer ist denn das? Kalüppe. Kenn ich nicht. Kalüppe, Gerichtsvollzieher, er war bei der Ochsenfindung. Ja, und auf den laufe ich. Na, Kalüppe. Ach, Stoff. Wie geht's dir? Wie immer, beschissen. Wenn Schabbel die Bude zumacht, sitze ich auf der Straße. Du? Wo dich die ganze Provinz kennt? Eher schon dich, seit den Ochsen. Du, ich muss wieder rein. Stimmt es, dass morgen Lokaltermin ist? Die warten da draußen. Und dass du die Täter identifizieren sollst? Und dein Tier, dein Lehrling, gekündigt ist, weil das eine Ochsenarzt außen hast. Wenn du eh schon alles weißt. Ich weiß sogar, dass du strafversetzt wirst. Was? Die haben sie wohl ins Gehirn geschissen. Lass mich zufrieden mit deinem Quatsch. Ich habe meinen Ochsen nach Hause gebracht. In den Stall vom Gemeindevorsteher hättest du ihn stellen sollen, dann hätte es keinen Klamauk gegeben. Du wirst strafversetzt. Dabei ist die Maus keinen Faden ab. Wie läuft das denn heute so? Hm? Verantwortung haben nur die Unteren. Und hier oben rühren ihre Süppchen mit goldenen Löffeln. Das geht dich alles nichts an. Und wenn du nur ein einziges Wort in deiner gottverdammten Chronik darüber schreibst... Kein Wort. Aber jetzt denk doch mal nach, Kalüppe. Du hast deinen Hieb weg. Morgen ist Lokaltermin. Willst du noch andere reinreißen? Die Bauern? Wenn du morgen welche erkennst, dann schieben die Knast Monate und Monate. Und du machst den Speckjägern da oben die Geschäfte? Hier dein Finanzrat Berg freut sich einen Ast, wenn er möglichst viele Bauern einspunden kann. Ja, dann kann er wieder eine Weile drauf losfänden.